Pressemitteilung der Piratenfraktion NRW. Piratenfraktion will Stadtbahntrasse bei Neubau Rheinbrücke. Die Piratenfraktion im Landtag NRW stellt im Plenum am Mittwoch, den 23.01.2013, einen Antrag auf Berücksichtigung einer Stadtbahntrasse bei der Planung zum Neubau der Rheinbrücke Leverkusen. Damit verstärkt sie ihren Einsatz für einen Ausbau der Infrastruktur des öffentlichen Personennahverkehrs. Mit unserem Antrag erhöhen wir das Tempo im Entscheidungsprozess und wollen damit den Verkehrswandel der nächsten Jahrzehnte aktiv gestalten. Eine Brücke wie die Leverkusener Rheinbrücke soll rund 100 Jahre halten. Bei dieser Lebensdauer muss die Stadtbahnoption in der Planungsphase des Neubaus berücksichtigt und die Diskussion darüber schnell geführt werden, so Oliver Bayer, baupolitischer Sprecher der Piratenfraktion NRW. Der Antrag untermauert das Kernanliegen der Piratenfraktion NRW, im Rahmen der zukünftig anstehenden umfangreichen Sanierungs- und Instandhaltungsaufgaben bei allen Verkehrsträgern in NRW die jahrzehntelange Konzentration auf den Straßenneubau zu korrigieren. Jetzt müsse sich vor allem um die Sicherstellung und den Ausbau der Mobilität für alle gekümmert werden. Dafür sei eine Stärkung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs und alternativer Verkehrskonzepte unbedingt notwendig. Wenn sowieso Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur getätigt werden müssen, dann wäre es sehr kurzsichtig, wenn man bei neu zu errichtenden Projekten wie im Fall der Leverkusener A1 Rheinbrücke nicht auch direkt weitere zukunftsfähige Verkehrsträger mit berücksichtigt, so Bayer weiter. Pressemitteilung für das Krähennest gelesen von Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.